Erster, ich gab meinen Augen ein strenges Gesetz. Ich wollte keine junge Frau begehren. Zweiter, was würde Gott mir dann geben? Was würde der Allmächtige im Himmel bestimmen? Drittes, Unglück kommt für schlechte Menschen. Strafe kommt für Menschen, die Böses tun. Vierter, Gott sieht meine Wege. Er zählt alle meine Schritte. Fünfter, wenn ich gelogen habe, oder wenn ich betrogen habe, sechs. Gott soll mich auf einer Waage wiegen. Dann wird er sehen, dass ich unschuldig bin. Siebter, wenn ich vom richtigen Weg abkam, wenn mein Herz meinen Augen folgte, oder wenn meine Hände etwas Schlechtes taten, achter, dann soll ein anderer meine Saat essen. Meine Pflanzen sollen ausgerissen werden. Neunter, wenn mein Herz sich von einer Frau verführen ließ, und ich an der Tür meines Nachbarn wartete, zehnter, dann soll meine Frau für einen anderen arbeiten. Andere Männer sollen mit ihr schlafen. Elfter, das wäre eine große Sünde. Ein Richter müsste das bestrafen. Zwölfter, es wäre wie ein Feuer, das alles verbrennt. Es würde all meinen Besitz zerstören. Dreizehnter, wenn ich meinen Diener oder meine Dienerin schlecht behandelte, wenn wir Streit hatten. Vierzehnter, was würde ich tun, wenn Gott aufstünde? Was würde ich ihm antworten, wenn er mich prüfte? Fünfzehnter, Gott hat mich im Mutterleib gemacht. Er hat auch meinen Diener gemacht. Ein Gott hat uns beide im Mutterleib geformt. Sechzehnter, wenn ich armen Menschen nicht half, und wenn ich Witwen leiden ließ. Siebzehnter, wenn ich mein Essen allein aß, und die Weise nichts davon bekam. Achtzehn. Nein, ich war wie ein Vater für die Weise, seit ich jung war. Ich habe sie vom Mutterleib angeleitet. Neunzehnter, wenn ich einen armen Menschen ohne Kleidung sah, oder einen Armen ohne Decke sah. Zwanzigster, wenn meine Kleidung ihn nicht wärmte, und er sich nicht mit der Wolle meiner Lämmer wärmte. 21. Wenn ich eine Weise geschlagen habe, weil ich dachte, ich hätte im Gericht Hilfe. 22. Dann soll meine Schulter aus dem Gelenk fallen. Mein Arm soll vom Knochen brechen. 23. Ich hatte Angst vor Gottes Strafe. Ich bin schwach vor seiner Macht. 24. Wenn ich Gold zu meinem Schatz gemacht habe, und wenn ich reines Gold meinen Trost nannte. 25. Wenn ich mich freute, dass mein Besitz so groß war, und dass ich so viel verdient hatte. 26. Wenn ich die Sonne sah, wie sie strahlte, und den Mond sah, wie er hell am Himmel zog. 27. Und mein Herz heimlich verführt wurde, und ich meine Hand zum Kuss an meinen Mund legte. 28. Auch das wäre eine Sünde, die ein Richter bestrafen müsste. Denn ich hätte Gott im Himmel verleugnet. 29. Wenn ich mich über das Unglück meines Feindes freute und jubelte, wenn ihm etwas Schlimmes geschah. 30. Aber ich habe nie mit meinem Mund gesündigt. Ich habe meinem Feind nie den Tod gewünscht. 31. Meine Hausbewohner mussten nie sagen, wer hat nicht genug Fleisch bekommen. 32. Ein Fremder musste nicht draußen schlafen. Ich öffnete meine Türen für Reisende. 33. Wenn ich meine Sünden versteckte, wie Menschen es tun, und meine Schuld in meinem Herzen verbarg. 34. Weil ich Angst vor vielen Menschen hatte, und die Verachtung der Familien mich erschreckte. So blieb ich still und ging nicht aus der Tür. 35. Ich wünschte, jemand würde mir zuhören. Hier ist meine Unterschrift. Der Allmächtige soll mir antworten. Ich wünschte, ich hätte die Anklage meines Gegners. 36. Ich würde sie auf meine Schulter legen. Ich würde sie wie eine Krone tragen. 37. Ich würde ihm jeden meiner Schritte erzählen. Ich würde ihm wie ein Fürst begegnen. Hier enden Hiobs Worte. 38. Wenn mein Feld gegen mich schreien würde, und seine Furchen alle weinen würden. 39. Wenn ich seine Ernte ohne Bezahlung aß, und seinem Besitzer das Leben nahm. 40. Dann sollen Dornen statt Weizen wachsen. Und Unkraut statt Gerste.